1997. Das Tamagotchi-Fieber bricht aus. Liebevoll kümmern sich zig Deutsche um dieses virtuelle Küken. Sobald es geschlüpft ist, will es umsorgt werden. Und das Beste, es entwickelt eine eigene Persönlichkeit. Es schreit wie ein Baby, wenn es Aufmerksamkeit haben will oder wenn es hungrig ist. Wird es vernachlässigt, stirbt es. Aber keine Panik, es gibt einen Reset-Schalter. Das Küken kann so wiederbelebt werden und das ganze Spiel beginnt von vorne. Was sonst noch geschieht? Im Juli zeigen die Deutschen eine Hilfsbereitschaft wie selten zuvor. 45.000 Freiwillige und Bundeswehrsoldaten kämpfen in Brandenburg gemeinsam gegen das Hochwasser der Oder an. Am 23. Juli bricht der erste Deich. Aber die Helfer errichten Schutzwälle aus 7 Millionen Sandsäcken und die Flutkatastrophe bleibt aus. Der gemeinsame Kampf und die überwältigende Spendenbereitschaft breiter Bevölkerungsschichten relativieren die Klagen der Politiker über eine immer noch bestehende Kluft zwischen Ost- und Westdeutschen. Außerdem: Jan Ullrich gewinnt als erster Deutscher die Tour de France. Und lange schimpften Kulturkritiker und manche Pädagogen über den Computer. Die Schüler würden sich zurückziehen in eine virtuelle Welt und würden die Realität vergessen. 1997 hält der PC dann aber doch Einzug in viele deutsche Schulen. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.